Abschnitt 5 aus Legenden von Rübezahl aus Volksmärchen der Deutschen von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünfte Legende, Anfang. Seitdem Mutter Ilse von dem Gnomen so herrlich dotiert worden war, ließ er lange Zeit nichts wieder von sich hören. Zwar trug sich das Volk mit allerlei Wundergeschichten, welche die Fantasie der Hausmütter in geselligen Winterabend so lang und fein ausspann als den Faden am Rocken. Aber es war Eitelfabelei zur Kurzweil ausgedacht. Wie es immer 100 Narren und Tollhäusler gegen einen Besessenen, 100 Fanatiker gegen einen Inspirierten, 100 Träumer gegen einen Geisterseher geben soll, so gab es auch im Riesengebirge von jeher 100 lügenhafte Volkssagen von Rübezahl gegen eine authentische Geschichte. Der Gräfin Cäcilie, Voltairens Zeitgenossin und Schülerin, war noch in unseren Tagen die letzte Entrevue mit dem Gnomen aufbehalten, bevor er seine jüngste Hinabfahrt in die Unterwelt antrat. Diese Dame, mit all den Gichtern und vornehmen Gebrechen beladen, welche die gallische Küche und Sitte den verzärtelten Töchtern Teutz zur Ausbeute gibt, machte nebst zwei gesunden, blühenden Töchtern die Reise ins Karlsbad. Die Mutter verlangte so sehr nach der Badekur und die Fräuleins nach der Badegesellschaft, nach den Bällen, Serenaden und den übrigen Lustbarkeiten des Bades, dass sie sonder Rast Tag und Nacht reisten. Es traf sich, dass sie gerade mit Sonnenuntergang ins Riesengebirge gelangten. Es war ein schöner, warmer Sommerabend, kein Lüftchen regte sich. Der nächtliche Himmel war mit funkelnden Sternen besät. Die goldene Mondsichel, deren milchfarbenes Licht die schwarzen Waldschatten der hohen Fichten milderte und die beweglichen Funken unzähliger, leuchtender Insekten, die in den Gebüschen scherzten, gaben die Beleuchtung zu einer der schönsten Naturszenen. Wiewohl die Reisegesellschaft wenig davon wahrnahm, denn Mama war, da es gemachsam bergan ging, von der schaukelnden Bewegung des Wagens in sanften Schlummer gewiegt worden. Und die Töchter, nebst der Zofe, hatten sich in ein Eckchen gedrückt und schlummerten gleichfalls. Nur dem wachsamen Johann kam auf der hohen Warte des Kutschbockes kein Schlaf in die Augen. Alle Geschichten von Rübezahl, die er vor Zeiten so inbrünstig angehört hatte, kamen ihm jetzt auf dem Tummelplatz dieser Abenteuer wieder in den Sinn. Und er hätte wohl gewünscht, nie etwas davon gehört zu haben. Ach, wie sehnte er sich nach dem sicheren Breslau zurück, wohin sich nicht leicht ein Gespenst wagte. Er sah schüchtern nach allen Seiten umher und durchlief mit den Augen oft alle 32 Regionen der Windrose in weniger als einer Minute. Und wenn er etwas ansichtig wurde, das ihm bedenklich schien, lief ihm ein kalter Schauer den Rücken herunter und die Haare stiegen ihm zu Berge. Zuweilen ließ er seine Besorgnisse dem Schwager Postillon merken und forschte mit Fleiß von ihm, ob es auch geheuer sei im Gebirge. Wiewohl ihm dieser nun die heile Haut durch einen kräftigen Fuhrmannsschwur verassekutierte, bangte ihm doch das Herz unablässig. Nach einer langen Pause der Unterredung hielt der Postkutscher die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und fuhr weiter, hielt nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen fest geschlossen hatte, ahnte aus diesem Kutschermanöver nichts Gutes, blickte schüchtern auf und sah mit Entsetzen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen eine pechrabenschwarze Gestalt daherwandeln. Von übermenschlicher Größe, mit einem weißen, spanischen Halskragen angetan. Und das Bedenklichste bei der Sache war, dass der Schwarzmantel keinen Kopf hatte. Hielt der Wagen, so stand der Wanderer. Und trägte Wipprecht die Pferde an, so ging er auch weiter. »Schwager, siehst du was?« rief der zaghafte Tropf vom hohen Kutschbock herab mit berganstehendem Haar. »Freilich sehe ich was«, antwortete dieser ganz kleinlaut, »aber schweig nur, dass wir es nicht irren.« Johann waffnete sich mit allen Stoßgebetleien, die er wusste. Das Benedizite und Gratias mit eingeschlossen, schwitzte dabei vor Angst kalten Totenschweiß. Und wie ein Blitzscheuer, wenn es in der Nacht Wetter leuchtet und der Donner noch in der Ferne rollt, schon das ganze Haus rege macht, ohne sich durch die Geselligkeit vor der gefürchteten Gefahr zu sichern, so suchte aus dem nämlichen Instinkt der verzagte Diener Trost und Schutz bei seiner schlummernden Herrschaft und klopfte hastig ans Fensterglas. Die erwachende Gräfin, unwillig, dass sie aus ihrem sanften Schlummer gestört wurde, frug: »Was gibt es?« Ihr Gnaden, schauen Sie einmal aus, rief Johann mit zagender Stimme. Dort geht ein Mann ohne Kopf. Dummkopf, der du bist, antwortete die Gräfin. Was träumt deine Pöbelfantasie für Fratzen? Und wenn's dem so wär, fuhr sie scherzhaft fort, so ist ja ein Mann ohne Kopf keine Seltenheit. Es gibt deren in Breslau und außerhalb genug. Die Fräuleins konnten indessen den Witz der gnädigen Mama diesmal nicht schmecken. Ihr Herz war beklommen vor Schrecken. Sie schmiegten sich schüchtern an die Mutter an, bebten und jammerten. Ach, das ist Trübezahl, der Bergmönch! Die Dame aber, die von der Geisterwelt eine ganz andere Theorie hatte als die Töchter und keine Geister glaubte, als Schöngeister und starke Geister, strafte die Fräuleins dieser pfahlbürgerischen Vorurteile halber, bewies, dass alle Gespenster und Spukgeschichten Ausgeburten einer kranken Einbildungskraft wären und erklärte mit höchster Weisheit die Geistererscheinungen samt und sonders aus natürlichen Ursachen. Ihre Suada war eben im vollen Gange, als der Schwarzmantel, der auf einige Augenblicke dem Gespensterspeer aus den Augen geschwunden war, wieder aus dem Busch hervor an den Weg trat. Da war nun deutlich wahrzunehmen, dass Johann falsch gesehen hatte. Der Wandersmann hatte allerdings einen Kopf, nur dass er ihn nicht wie gewöhnlich zwischen den Schultern, sondern wie ein Schoßhund im Arme trug. Dieses Schreckbild in der Weite von 3 Schritten erregte innerhalb und außerhalb des Wagens großes Entsetzen. Die holden Fräuleins und die Zofe, welche sonst nicht gewohnt war, mit einzureden, wenn ihre junge Herrschaft das Wort führte, taten aus einem Munde einen lauten Schrei, ließen den seidenen Vorhang herabrollen, um nichts zu sehen, und verbargen ihr Angesicht wie der Vogel Strauß, wenn er dem Jäger nicht mehr entrinnen kann. Mama schlug mit stummen Schrecken die Hände zusammen, und ihre unphilosophische Gebärdung ließ vermuten, dass sie insgeheim die Palinodie ihrer zuversichtlichen Behauptungen gegen die Gespenster anstimmte. Johann, auf den der furchtbare Schwarzmantel ein besonderes Absehen gerichtet zu haben schien, erhob in der Angst seines Herzens das gewöhnliche Feldgeschrei, womit die Gespenster begrüßt zu werden pflegen. Alle guten Geister! Doch ehe er ausgeredet hatte, schleuderte ihm das Ungetüm den abgehauenen Kopf gegen die Stirn, dass er überzwerch von der Zinne des Polsters über den Ringnagel herabstürzte. In dem nämlichen Augenblicke lag auch der Postkutscher durch einen kräftigen Keulenschlag zu Boden gestreckt, und das Phantom keuchte aus hohler Brust in dumpfem Ton diese Worte aus. »Nimm das von Rübezahl, dem Bannwart des Gebirges«, Anmerkung. »Bannwart ist Grenzvogt«, Ende der Anmerkung. »Dass du ihm ins Gehege fuhrst. Verfallen ist mir Schiff, Geschirr und Ladung.« Hierauf schwang sich das Gespenst auf den Sattel, trieb die Pferde an und fuhr bergab, bergan, über Stock und Stein, dass vor dem Rasseln der Räder und dem Schnaufen der Rosse von dem Angstschrei der Damen nichts hörbar war. Urplötzlich vermehrte sich die Gesellschaft um eine Person. Ein Reiter trabte ganz unbefangen neben dem Fuhrmann vorbei und schien es gar nicht zu bemerken, dass diesem der Kopf fehlte, ritt vor dem Wagen her, als wenn er dazu gedungen wäre. Dem Schwarzmantel schien diese Gesellschaft eben nicht zu behagen. Er lenkte nach einer anderen Direktion um. Der Reiter tat dasselbe. Und so oft auch jener aus dem Wege bog, so konnte er den lästigen Geleitsmann nicht loswerden, der wie zum Wagen gebannt war. Das nahm dem Fuhrmann großes Wunder, absonderlich, da er deutlich wahrnahm, dass der Schimmel des Reisenden einen Fuß zu wenig hatte, obgleich der dreibeinige Rosinant übrigens ganz schulgerecht traversierte. Dabei wurde dem schwarzen Kondukteur auf dem Sattelgaule nicht wohl zumute, und er fürchtete, seine Rübezahlsrolle dürfte bald ausgespielt sein, da der wahre Rübezahl sich ins Spiel zu mischen schien. Nach Verlauf einiger Zeit drehte sich der Reiter, dass er dicht neben dem Fuhrmann kam und frug ihn ganz traulich. »Landsmann ohne Kopf, wo geht die Reise hin?« »Wo wird sie hingehen?« antwortete das Kutschergespenst mit furchtsamem Trotz. »Wie ihr seht, der Nase nach.« »Wohl«, sprach der Reiter, »lass sehen, Gesell, wo du die Nase hast.« Darauf fiel er dem Pferd in die Zügel, packte den Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn so kräftig zur Erde, dass ihm alle Glieder dröhnten. Denn das Gespenst hatte Fleisch und Bein, wie sie ordentlicherweise zu haben pflegen. Behend war der Tavaro demaskiert. Da kam ein wohlproportionierter Krauskopf zum Vorschein, der gestaltet war wie ein gewöhnlicher Mensch. Weil sich nun der Schalk entdeckt sah, und die schwere Hand seines Gegners fürchtete, auch nicht zweifelte, der Reisige sei der leibhafte Rübezahl, den er nachzuäffen sich unterfangen hatte, ergab er sich auf Diskretion und bat flehentlich um sein Leben. »Gestrenger Gebirgsherr«, sprach er, »habt Erbarmen mit einem Unglücklichen, der die Fußtritte des Schicksals von Jugend auf erfahren hat, der nie sein durfte, was er wollte, der jederzeit aus dem Charakter mit Gewalt herausgestoßen wurde, in den er sich mit Mühe hineinstudiert hatte und nachdem seine Existenz unter den Menschen vernichtet ist, auch nicht einmal Gespenst sein darf.« Diese Anrede war ein Wort geredet zu seiner Zeit. Der Gnome war gegen seinen Rival so ergrimmt, als damals König Philipp gegen den Pseudo-Sebastian oder der Zar Boris gegen den Mönch Kriska, der den falschen Demetrius spielte, und würde nach Maßgabe der oft belobten Hirschberger Justizpflege augenblicklich mit schrecklicher Exekution gegen den Wicht verfahren sein und ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Neugierde wäre rege gemacht worden, die Schicksale des Abenteurers zu vernehmen. »Sitze auf, Gesell«, sprach er, »und tue, was dir geheißen wird.« Drauf zog er zuerst dem Schimmel den vierten Fuß zwischen den Rippen hervor, trat an den Schlag, öffnete solchen und wollte die Reisegesellschaft freundlich salutieren. Aber drinnen war es still wie in einer Totengruft. Der übermäßige Schrecken hatte das weibliche Nervensystem so gewaltsam erschüttert, dass alle Lebensgeister aus den äußeren Werkzeugen der Empfindung hinter das Schutzgitter der Herzkammern sich geflüchtet hatte. Alles, was innerhalb des Wagens Leben und Odem hatte, von der gnädigen Frau bis auf die Zofe, lag in ohnmächtigen Hinbrüten. Der Reisende wusste indessen bald Rat zu schaffen. Er schöpfte aus dem vorüberrieselnden Bächlein einer frischen Bergquelle seinen Hut voll Wasser, sprengte den erstorbenen Damen davon ins Gesicht, hielt ihnen das Riechglas vor, rieb ihnen von der flüchtigen Essenz in die Schläfe und brachte sie wieder ins Leben. Sie schlugen eine nach der anderen die Augen auf und erblickten einen wohlgestalteten Mann von unverdächtigem Aussehen, der durch seine Dienstbeflissenheit sich bald Zutrauen erwarb. »Es tut mir leid, meine Damen«, redete er sie an, »dass Sie in meinem Gerichtsbezirk von einem verlarvten Bösewicht insultiert worden sind, der ohne Zweifel die Absicht hatte, Sie zu bestehlen. Aber Sie sind in Sicherheit. Ich bin der Oberst von Riesenthal. Erlauben Sie, dass ich Sie zu meiner Wohnung geleite, die nicht fern ist.« Diese Einladung kam der Gräfin sehr gelegen. Sie nahm solche mit Freuden an. Der Krauskopf bekam Befehl, fortzufahren, und gehorchte mit sagender Bereitwilligkeit. Um den Damen Zeit zu lassen, sich von ihrem Schrecken zu erholen, gesellte sich der Kavalier wieder zum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts, bald links wenden, und dieser bemerkte ganz eigentlich, dass der Ritter zuweilen eine von den herumschwirrenden Fledermäusen zu sich rief und ihr geheime Order erteilte, welches sein Grausen noch vermehrte. In der Zeit von einer Stunde blinkte in der Ferne ein Lichtlein, daraus wurden zwei und endlich vier. Es kamen vier Jägerhahnen gesprengt mit brennenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sagten, ängstlich gesucht hatten und erfreut schienen, ihn zu finden. Die Gräfin war nun wieder in vollem Gleichgewichte, und da sie sich außer Gefahr sah, dachte sie an den ehrlichen Johann und war um sein Schicksal bekümmert. Sie eröffnete ihrem Schutzpatron dieses Anliegen, der alsbald zwei von den Jägern fortschickte, die beiden Unglückskameraden aufzusuchen und ihnen benötigten Beistand zu leisten. Bald darauf rollte der Wagen durch das düstere Burgtor in einen geraumen Vorhof hinein und hielt vor einem herrlichen Palast, der durchaus erleuchtet war. Der Kavalier bot der Gräfin den Arm und führte sie in die Prachtgemächer seines Hauses, in eine große Gesellschaft ein, die daselbst versammelt war. Die Fräuleins befanden sich in keiner geringen Verlegenheit, dass sie in Reisekleidern in einen so illustren Zirkel traten, ohne vorher ihre Toilette gemacht zu haben. Nach den ersten Höflichkeitsbezeugungen gruppierte sich die Assemblée wieder in verschiedene kleine Zirkel. Einige setzten sich zum Spiel, andere unterhielten sich durch Gespräche. Das Abenteuer wurde viel beredet, und wie es bei Erzählung überstandener Gefahren gewöhnlich der Fall ist, zu einer kleinen Epopee ausgebildet, in welcher Mama sich gern die Rolle der Heldin zugeteilt hätte, wenn sich das Riechfläschchen des hilfreichen Ritters hätte wegresonieren lassen. Bald darauf führte der aufmerksame Wirt einen Mann ein, der recht wie gerufen kam. Es war ein Arzt, der nach dem Gesundheitszustande der Gräfin und ihrer schönen Töchter forschte. den Puls prüfte und mit bedeutsamer Miene mancherlei bedenkliche Symptome ahndete. Ob sich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umstände gleich so wohl befand als jemals, so machte ihr doch die angedrohte Gefahr für das Leben bange, denn aller Leibesbeschwerden ungeachtet war ihr der gebrechliche Körper noch so lieb wie ein lange gewohntes Kleid, das man nicht gern entbehrt, ob es gleich abgetragen ist. Auf Verordnung des Arztes verschluckte sie starke Dosen temperierender Pulver und Tropfen, und die gesunden Töchter mussten wider Willen und dank dem Beispiel der besorgten Mutter gleichfalls folgen. Allzu nachgiebige Patienten machen strenge Ärzte. Der blutsüchtige Theophrast bestand nun sogar auf einem Aderlasse, zog in Ermangelung seines Handlangers des Wundarztes die rote Binde hervor und die Gräfin bequemte sich zu dem angerühmten Präservativ gegen alle schädliche Wirkungen des Schreckens unweigerlich. Sie würde nicht widersprochen haben, wenn seine Forderungen für die Gesundheitspflege bis zum Klistier gestiegen wären. Zum Glück kam er nicht auf den Einfall, dieses heroische Mittel zu verordnen, welches die schamhaften Fräuleins zur Verzweiflung würde gebracht haben. Denn nur mit Mühe vermochte es die Überredungskunst des Arztes und die mütterliche Autorität über sie, dass sie die Furcht vor dem stählernen Zahn des Schneppers überwanden und den Fuß ins Wasser setzten. Die verschleimte Lymphe der Mutter und der purpurfarbene Balsam der Gesundheit aus den Adern der Töchter rieselte nun ohne Verzug in das silberne Becken. Zuletzt kam auch die Kammerjungfer noch an die Reihe, ob sie gleich hoch beteuerte, sie sei so blutscheu, dass die kleinste Verwundung von einer Nähnadel ihr Schwindel und Ohnmachten zu erregen pflegte. So kehrte sich der unerbittliche Arzt doch an kein Protestieren, entstrumpfte den Fuß des niedlichen Mädchens ohne Barmherzigkeit und bediente sie so kunstmäßig und sorgfältig als ihre Herrschaft. Diese chirurgische Operation war kaum vollendet, so begab man sich zur Tafel in den Speisesaal, wo ein königliches Mahl aufgetischt wurde. Die Schenktische waren bis an den Karnies des Deckengewölbes mit Silberwerk aufgeputzt. Es prangten da goldene und übergüldete Pokale und gigantische Willkommen nebst den dazugehörigen Kredenzschalen von getriebener Arbeit. Eine herrliche Symphonie tönte aus den Nebenzimmern und flötete den leckerhaften Schmaus und die feinen Weine den Gästen lieblich hinunter. Nach dem Abhub der Schüsseln ordnete der Speisemeister das bunte Dessert, das aus Bergen und Felsen von gefärbtem Zucker und Gummitragant bestand. Der tändelhafte Zuckerbäckerwitz, der den Gaumen und das Auge immer leichter zu befriedigen weiß als den Verstand, hatte das ganze Abenteuer der Gräfin in kindischen Wachsfiguren, wie sie oft auf den Tafeln der Großen zu paradieren pflegten, darauf abgebildet. Die Gräfin unterließ nicht, das alles in der Stille bei sich bewundern zu beherzigen. Sie wandte sich an ihren bebänderten Stuhlnachbar, seiner Angabe nach einen böhmischen Grafen, frug neugierig, was für ein Galatag hier gefeiert werde, und erhielt zur Antwort, dass nichts Außerordentliches vorgehe. Es sei nur eine freundschaftliche Kollation guter Bekannten, die hier zufälligerweise zusammentreffen. Es nahm sie Wunder, von dem wohlhabenden gastfreien Obersten von Riesenthal weder in noch außerhalb Breslau nie ein Wort gehört zu haben. Und so emsig sie auch die genealogischen Geschlechtstafeln durchlief, da von ihr Gedächtnis einen reichen Vorrat aufbewahrte, konnte sie doch diesen Namen darunter nicht ausfindig machen. Sie gedachte, das von dem Wirte selbst zu erforschen, wovon sie Aufschluss und Belehrung begehrte. Aber dieser wusste ihr so geschickt auszuweichen, dass sie nie mit ihm zum Zwecke kam. Geflissentlich riss er den genealogischen Faden ab und zog die Unterredung in die luftigen Regionen des Geisterreichs hinüber. Und in einer Gesellschaft, die sich auf den Ton der Vademekumsgeschichten und Geisterseherei stimmt, wird es selten bald Feierabend, wenigstens gebricht es in diesen Fächern nie an Worthaltern und horchsamen Zuhörern. Ein wohlgenährter Domherr wusste viel wundersame Geschichten von Rübezahl zu erzählen. Man stritt für und wider die Wahrheit derselben. Die Gräfin, die recht in ihrem Elemente war, wenn sie den Lehrton anstimmte und gegen Vorurteile zu Felde ziehen konnte, setzte sich an die Spitze der philosophischen Partei und trieb einen gelähmten Finanzrat, an dem nichts Gelenkes war als die Zunge und der sich zu Rübezahls rechtlichem Anwalt aufwarf, durch ihre Starkgeisterei sehr in die Enge. Meine eigene Geschichte, fügte sie zum Beschlusse noch hinzu, ist ein augenscheinlicher Beweis, dass alles, was man von dem berufenen Berggeist sagt, leere Träume sind. Wenn er hier im Gebirge sein Wesen hätte und die edlen Eigenschaften besäße, die ihm Fabler und müßige Köpfe zueignen, so würde er einem Schurken nicht gestattet haben, solchen Unfug auf seine Rechnung mit uns zu treiben. Aber das armselige Unding von Geiste konnte seine Ehre nicht retten, und ohne den edelmütigen Beistand des Herrn von Riesenthal hätte der freche Bube sein Spiel mit uns so weit treiben können, als er Lust hatte. Der Herr vom Hause hat an diesen philosophischen Debatten bisher wenig Anteil genommen. Jetzt mischt er sich ins Gespräch und nahm das Wort. Sie haben die Geisterwelt völlig entvölkert, gnädige Frau. Die ganze Schöpfung der Einbildungskraft ist durch Ihre Belehrung wie ein leichter Nebel von unseren Augen dahingeschwunden. Sie haben auch das Nichtsein des alten Bewohners dieser Gegenden mit guten Gründen allgenugsam bewährt, und sein rechtlicher Beistand, unser Finanzrat, ist verstummt. Dennoch, dünkt mich, ließen sich gegen Ihren letzten Beweis noch einige Einwürfe machen. Wie, wenn der fabelhafte Gebirgsgeist bei Ihrer Befreiung aus der Hand des verlarvten Räubers dennoch mit im Spiel gewesen wäre? Wie, wenn dem Freund Nachbar beliebt hätte, meine Gestalt anzunehmen, um Sie unter dieser unverdächtigen Maske in Sicherheit zu bringen? Und wenn ich Ihnen sagte, dass ich von dieser Gesellschaft als Wirt vom Hause mich nicht einen Fußbreit entfernt habe, dass Sie durch einen Unbekannten in meine Wohnung sind eingeführt worden, der nicht mehr vorhanden ist? So nach wäre es doch möglich, dass der Nachbar Berggeist seine Ehre gerettet hätte, und daraus würde folgen, dass er nicht ganz das Unding wäre, dafür Sie ihn halten. Diese Rede brachte die Gräfin einigermaßen aus der Fassung, und die schönen Fräuleins legten vor Erstaunen die Gabel aus der Hand, sahen den Tischwirt starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz gesagt oder geernstet sei. Die nähere Erörterung dieses Problems unterbrach die Ankunft des wieder aufgefundenen Bedienten und des Postkutschers. Der Letztere fühlte eben die Wonne bei der Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere empfand, als er frohlockend ins Tafelgemach eintrat und daselbst seine Herrschaft vergnügt und wohlbehalten antraf. Triumphierend trug er das Corpus Delicti, das ungeheure Riesenhaupt des Schwarzmantels, einher, durch welches er wie von einer Bombe zu Boden geschmettert worden war. Das Haupt wurde dem Arzt übergeben, um es als Landesphysikus legal zu zerlegen und sein Visum Repertum darüber auszustellen. Doch ohne sein anatomisches Messer anzusetzen, erkannte er es alsbald für einen ausgehöhlten Kürbis, der mit Sand und Steinen angefüllt und durch den Zusatz einer hölzernen Nase und eines langen Flachsbartes zu einem grotesken Menschenantlitz aufgestutzt war. Nach aufgehobener Tafel schied die Gesellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandämmerte. Die Damen fanden ein köstlich zubereitetes Nachtlager in seidenen Prunkbetten, wo sie der Schlaf so geschwind überraschte, dass die Fantasie nicht Zeit hatte, ihnen die Schreckensbilder der Gespenstergeschichte wieder vorzugaukeln und durch ihr gewöhnliches Schattenspiel ängstliche Träume anzuspinnen. Es war hoch am Tage, da Mama erwachte. Der Zofe klingelte und die Fräuleins weckte, die gern noch einen Versuch gemacht hätten, in den weichen Daunen auch auf dem anderen Ohr zu schlafen. Allein die Gräfin verlangte so sehr, die Heilkräfte des Bades baldigst zu versuchen, dass sie durch keine Einladung des gastfreien Hauswirtes zu bewegen war, einen Tag zu verweilen, so gern auch die Fräuleins dem Balle beigewohnt hätten, den er ihnen zu geben verhieß. Sobald das Frühstück eingenommen war, schickten sich die Damen zur Abreise an. Gerührt durch die freundschaftliche Aufnahme, die sie in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal genossen hatten, der auf die höflichste Art bis an die Grenzen seines Gebietes ihnen das Geleite gab, beurlaubten sie sich mit der Verheißung, auf der Rückreise wieder einzusprechen. Fortsetzung folgt. Ende von Abschnitt 5.